Im Zweiten Weltkrieg hatten die Deutschen eine Artilleriewaffe, die größte der Welt. Eine Kanone der schwere Gustav. Die wog weit über 1000 Tonnen. Mit Gustav konnte man ein 7 Tonnen schweres Geschoss verschießen. Und ein Ziel treffen, das bis zu 47 Kilometer entfernt war. Auf dieses Geschütz hätte man einen Monat lang jeden Tag eine Bombe draufwerfen können, ohne es auszuschalten. Aber wenn man ein Kommando mit nur einem Mann geschenkt hätte, mit nur einem Beutel da, hätte er damit den massiven 10 cm Stahl durchschmelzen und diese Waffe für immer zerstören können. Thank you.